wieder auf. Auf dich kann ich mich verlassen, du Späler. Ach, meine Hand! Ach, das Ruder! Ich kann nicht mehr steuern! Das Rätsel der Sandbank. Ein Bericht des Geheimdienstes von Erskine Childers. Aus dem Englischen von Hubert Daimann. Bearbeitung, Musik und Regie Boris Heinrich und Gunther Papperitz. Ich habe von Männern gelesen, die, gezwungen von ihrem Schicksal längere Zeit in völliger Einsamkeit zu leben, es sich zur Gewohnheit gemacht haben, sich regelmäßig zum Abendessen umzukleiden, um ihre Selbstachtung zu erhalten und einen Rückfall in die Barbarei zu vermeiden. Mit einer ähnlichen Gesinnung kleidete ich mich am 23. September eines kürzlich verflossenen Jahres in meiner Junggesellenwohnung in der Pall Mall zum Dinner um. Freund um Freund hatte die Stadt verlassen, zur Jagd an die frische Luft. Kurzum, ich war äußerst niedergeschlagen. Herein. Ein Brief für Sie, Sir. Danke, Withers. Eine Notiz auf dem Umschlag? Tut mir sehr leid, da wäre noch was. Ein paar Takelschrauben, Größe 3/8 Zoll, verzinkt von Carrie und Nielsen, sowie ein Rippingill-Öfchen Nummer 3. Eine deutsche Briefmarke übrigens, Sir. Ja, danke. Danke, Withers. Yacht Dulcibella, Flensburg, Schleswig-Holstein, 21. September 1902. Lieber Carruthers, ich darf wohl annehmen, dass du erstaunt sein wirst, von mir zu hören, da es schon eine Ewigkeit her ist, seit wir uns gesehen haben. Dennoch schreibe ich, um dich zu fragen, ob du herkommen und mit mir ein wenig segeln und, wie ich hoffe, auf Entenjagd gehen möchtest. Ich weiß, du jagst gern und irgendwie erinnere ich mich, dass du auch schon gesegelt hast. Segeln auf der Ostsee Ende September. Oh, entspricht das denn nicht ganz Ihrem Geschmack, Sir? Nun, Chaos in angenehmer Gesellschaft und bequemen Hotels würde ganz gut sein. Oder eine Kreuzfahrt auf einer Dampfjacht in französischen Gewässern. Aber so wie ich Davis in Erinnerung habe, verfügt er nicht über die Mittel, die Luxus gestatten würden. Nun, ja, Sir. Ich kenne Davis seit Oxford. Und während ich 2 Jahre in Frankreich und Deutschland verbracht habe, um die Sprachen zu lernen, hat er die Aufnahme in den öffentlichen Dienst nicht geschafft und ist in ein Rechtsanwaltsbüro eingetreten. Irgendwie habe ich ihn auch immer für ein bisschen langweilig gehalten. Ich bin dein Arthur H. Davis. Ich verstehe, Sir. Dass ich mich 2 Tage später mit einer Fahrkarte nach Flensburg im Zug wiederfand, mag als seltsames Ergebnis erscheinen. Aber dennoch als nicht so seltsam, wenn man sich in meinen Geisteszustand versetzt. Alternativen waren nicht zur Hand. Und mich zu dieser schauerlichen Jahreszeit in der Ostsee zu begraben, hatte zumindest einen Beigeschmack von tragischer Gediegenheit. Flensburg, hier Flensburg, Endstation, alles aufsteigen! Schrecklich nett von dir, dass du gekommen bist. Ganz und gar nicht. Es war sehr nett von dir, dass du mich eingeladen hast. Ich muss schon sagen, du hast eine Menge Zeug mitgebracht. Du hattest mir ganz schön viele Aufträge gegeben. Oh, die Sachen meinte ich nicht. Übrigens, vielen Dank fürs Mitbringen. Ich meine den Schrankkoffer da. Ja? Ja, mit einem kleinen Koffer kommst du wohl nicht aus, wie ich denke. Wieso? Wo sind denn deine Männer? Männer? Ja. Ah, ja, vielleicht hätte ich dir das sagen sollen. Ich habe keine Besatzung. Ist ein ziemlich kleines Boot, weißt du? Ich hoffe, du hast keinen Luxus erwartet. Ich habe es eine Zeit lang einhändig gesegelt. Ein Matrose wäre nutzlos und eine schreckliche Plage. Gehen wir. Guten Morgen. Kann ich mich irgendwie nützlich machen? Ah, bemühe dich nicht. Ich nehme an, du bist noch müde. Hey, segeln wir nicht herrlich? Backbord voraus muss Ecken sein, wo die Bäume hereinkommen. Sag mal, würdest du wohl einen Blick auf die Karte werfen? Zu viel des Vertrauens. Hier, sieh mal. Das ist Flensburg, nicht wahr? Hier sind wir. Und an welcher Seite müssen wir die Tonne quer ab von der Spitze passieren? Also, ich kann hier kaum erkennen, was Land und was Wasser ist. Lass nur. Ich bin ziemlich sicher, dass hier überall tiefes Wasser ist. Trotzdem sollten wir halsen. Übernimm mal das Ruder, ja? Wow, wow, wow. unter vollen Segeln geheizt. Du bist das Boot noch nicht gewöhnt. Es reagiert sehr schnell auf das Ruder. Und wohin soll ich jetzt steuern? Herr, lass nur, ich übernehme. Im Segeln bin ich ein völliger Stümper. Ich bin eben noch nie ohne Mannschaft gesegelt. Mannschaft? Wieso? Der ganze Spaß ist doch, alles selbst zu tun. Ja, ja, ja. Das Gefühl habe ich schon den ganzen Morgen genossen. Ja, lass uns lunchen, ne? Ich umfahre zuerst die Tonne, wenn du nichts dagegen hast. Na, ei, fang ei. Ruhig schon an. Ei, ei. Suppe, Curry, Rindfleisch. Ah, hier haben wir Zunge. Ah, toll. Fleisch aus Dosen. Wie kommst du voran? Der Büchsenöffner hängt oben am Schott. Teller und Messer sind oben im Geschirrschrank. Ah, verdammt! Macht nichts, warte. Ich komme runter und helfe dir. Warum konnten wir uns nicht diese Hölle von Picknick ersparen und bequem in Ecken in einem netten Gasthaus essen? Wie sollen wir überhaupt an diesem schiefen Tisch essen? Ach, geh jetzt an Deck, ich mach das Essen hier fertig. Entschuldige, Davis, aber mir reicht's langsam. Ich verstehe nicht, was wir hier tun. Ich ging davon aus, dass wir Enten jagen. Stattdessen dümpeln wir hier auf dieser Katastrophe von Schiff herum, ohne dass ich eine Idee vom Segeln hätte. Ist das denn ein Logbuch? Ich würde es mir gerne mal ansehen. Ja, du würdest es nur langweilig finden. Es sind nur kurze Notizen über Wind und Peilungen und so weiter. Hm. Pass auf. Ich zeig dir meine Route durch die Nordsee auf der Karte. Hier, das sind die Friesischen Inseln und dazwischen alles Sände. Du glaubst gar nicht, was für ein herrliches Segelgebiet das ist. Du kannst tagelang herumfahren, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Was sind diese gestrichelten Linien? Das sind Priele. Die sind sehr schlecht kartografiert. Ja, diese Karte war fast nutzlos, aber dadurch machte alles nur noch mehr Spaß. War das nicht alles ziemlich gefährlich? Überhaupt nicht. Da erwies sich nämlich unser geringer Tiefgang und der flache Boden als nützlich, weißt du? Hast du dir nie einen Lotsen genommen? Einen Lotsen? Also, einen habe ich mir mal genommen später. Und? Na, selbstverständlich hat er mich auf Grund gesetzt. Geschah mir ganz recht. Erzähl schon. Nun, es begann bei Norderney, am 9. September. Von ein paar Fischern erfuhr ich, dass in den Gewässern eine große Segeljacht lag, deren Eigner, ein Deutscher namens Dollmann, eine ganze Menge Enten geschossen hatte und mir vielleicht einige Tipps geben könnte. Eines Abends entdeckte ich die Medusa. Sie lag vor dem Hafen von Norderney. In der Folge aß ich ein- oder zweimal zum Mittag oder zu Abend mit ihm. Mit ihnen, sollte ich sagen. Seine Tochter war bei ihm. Und? Wie war sie? Sie schien ein sehr nettes Mädchen zu sein. Und das Ende davon war, dass die Medusa und ich gemeinsam lossegelten. Warum das? Er schlug vor, dass ich und die Dulcibella mit ihm bis zur Elbe fahren sollten. Dann könne ich, wenn ich wolle, von Brunsbüttel über den Kanal bis Kiel in die Ostsee fahren. Und wie ging es dann weiter? Alles ging gut. Bis wir vor Wangerooge waren, der letzten großen Insel. Und dann begann es wirklich stark zu wehen. Ich sah, dass die Medusa voraus beigedreht hatte und wartete, bis ich herankam. Mich gefragt, ob ich mir jemals einen Lotsen genommen habe. Das war das einzige Mal. Und Dollmann? Was ist mit Dollmann? Ja, das ist die Frage. Was ist mit ihm? Ja. Ja, das Einzige, worauf ich von Anfang an hätte schwören können, war, dass er mich absichtlich im Stich gelassen hatte. Den Rest reimte ich mir in den folgenden Tagen zusammen. Weißt du, ich bin zu dem Schluss gekommen, jener Kerl ist ein Spion. Ein Spion? Ja? Was meinst du damit? Bis jetzt sieht es so aus, als würdest du für einen Spion gehalten. Aber er ist kein Deutscher. Was? Ich bin überzeugt, dass Dollmann ein Engländer in deutschen Diensten ist. Engländer? Ja, ganz sicher. Ja, nicht, dass ich viele Beweise hätte. Er schien Deutsch wie ein Einheimischer zu sprechen. Deshalb wollte ich dich gerne bei mir haben. Ja, mit deinen Deutschkenntnissen hättest du sofort festgestellt, ob er Deutscher ist. Aber was genau macht er? Also diese Küste. Ja. Na, sagen wir mal, wir befinden uns im Krieg mit Deutschland. Beide Seiten könnten sie dann als Verbindung zwischen den drei Mündungsgebieten von Elbe, Weser und Ems benutzen. Hm. Aber ich bezweifle, dass es in unserer Flotte auch nur eine Seele gibt, die diese Priele kennt. Ja, zufällig ist eine Marotte von mir, solche Orte zu mögen. Und Dollmann verscheuchte mich. Er hält mich für tot. Nun, was hältst du davon? Ich leugne nicht, dass viel für deinen Standpunkt spricht. Ich bin gewillt, eine ganze Menge davon als erwiesen hinzunehmen, bis wir mehr herausfinden. Du meinst, dass du mitkommst? Mann, darum hätte ich dich nicht mal zu bitten gewagt. Am nächsten Morgen begaben wir uns aufs Kieler Postamt. Ich telegrafierte meinem Chef, dass ich um längeren Urlaub nachsuchen müsste. Am selben Abend noch warfen wir einen letzten Blick auf die Ostsee, segelten vorbei an Kriegsschiffen und einer Vielzahl Trägerjachten. Und kurz darauf fuhren wir in den Kaiser-Wilhelm-Kanal ein, in Richtung Nordsee. Sieh nur, das ist die strategische Verbindung zwischen den beiden deutschen Meeren. Breit und gerade, massiv befestigt, nachts elektrisch beleuchtet und heller als so manche Londoner Straße. Das kann man wohl sagen. Dieser Kanal ist das Symbol der neuen und gewaltigen Kraft, die das deutsche Kaiserreich unwiderstehlich dem Ziel maritimer Größe entgegentreibt. Ist das nicht großartig? Fantastisch. Er ist ein feiner Kerl, dieser Kaiser. Nachdem er mir die wahren Beweggründe unserer Segelreise gebeichtet hatte, erlebte ich Davis als getrieben davon, etwas Einzigartiges, etwas Außergewöhnliches leisten zu wollen. Ich habe alle Bücher über Kriegsführung gelesen und bin dennoch ein nutzloser Außenseiter geblieben, bis diese Chance kam. Ich fürchte, du wirst das nicht verstehen, aber endlich sehe ich einmal die Chance, mich nützlich zu machen. Im Glauben an diese Chance begannen wir, die deutsche Nordseeküste abzusegeln, Priele zu kartografieren und nach dem Geheimnis zu suchen, das, wie Davis ihm unterstellte, Dollmann so vehement zu verteidigen versucht hatte. Eine niedrige Linie von Sanddünen. Am einen Ende ein kleines weißes Dorf, eng um einen wuchtigen Leuchtturm geschart. Das war Wangerooge, wie wir es am Abend des 15. Oktober 1902 erblickten. Leg den Anker aus, wenn du geraucht hast. Mach ich. Und achte auf die Ankerlaterne. Sie ist für mich der einzige Wegweiser hierher. Ei, ei. Es war eine sternenklare Nacht mit einem Hauch von Frost in der Luft. Meine Zigarre ging bald aus und fiel hinunter. Ich döste unruhig, denn ich dachte an die Ankerlaterne. Jemand schlich um die Dulcibella. Ich stand leise auf und spähte nach Achtern. Mein Herumstreicher hatte ein Streichholz angezündet und las den Namen am Heck. Yacht Ahoi! Yacht Ahoi! Mein Besucher war jetzt an Deck. Ich huschte nach unten und lauschte in der Kabine. Er versuchte, nach unten zu kommen. Ich fuhr auf und stieß dabei gegen den Ofen. Ein langer Schritt und ein Griff zum Niedergang. Aber zu spät. Ich erwischte etwas, das feucht und fettig war. Ich hielt einen großen Seestiefel umklammert. Ich kletterte nach draußen, schwang mich über Bord und folgte blindlings dem Geräusch. Dabei übersah ich das Wasser stark und schlug mit dem Kopf heftig dagegen. Als mein Atem wieder einsetzte, war meine unsichtbare Beute schon weit weg. Am 19. erwachte ich, als ich Davis Stimme hörte. Er sprach sein unverwechselbares Deutsch. Schlaftrunken sah ich in den Hafen von Bensersiel und entdeckte, wie er sich mit einem Mann in langem Regenmantel unterhielt, der eine goldumrandete Marinemütze trug. Es regnete und die Luft war kühl und rau. Hey, Carruthers! Darf ich vorstellen, das ist Fregattenkapitän von Brüning, Kommandant der Blitz. Mein Freund und Segelkumpan Carruthers. Freut mich! Angenehm. Kommen Sie beide doch um 12 Uhr auf ein Gespräch zu mir ins Gasthaus. Sehr gern. Von Brüning lächelte mich breit an. Die beiden wechselten noch ein paar Worte, dann kam Davis zurück an Bord. Glaubst du, dass er uns beobachtet? Sieht ganz danach aus. Ich habe ihm dargelegt, dass wir nach der Entenjagd auf dem Heimweg von der Ostsee seien und Schutz bei den Inseln gesucht hätten. Und das, obwohl wir noch nicht einen einzigen Schuss auf Enten abgegeben haben, wenn ich mich recht entsinne. Das wird ja ein heiteres Gespräch. Auf dem Weg zum Gasthaus beschlossen wir, etwas über das Schiff Kormoran herauszufinden, das auf der anderen Hafenseite auf Schlamm lag. Wir erfuhren, dass es sich um ein Strandgut-Bergungsboot handelte. Es sollte Goldbarren aus einem französischen Kriegsschiff bergen, das am Memmert bei Jüst gesunken war. Der Aufseher der Bergungsgesellschaft, ein Herr Grimm, stand am Hafen. Schau dir seine Stiefel an, wenn wir an ihm vorbeigehen. Ja. Hast du im September auch schon was von dieser Wrackgeschichte gehört? Kein Wort. Vielleicht hätte ich, wenn ich Dollmann nicht begegnet wäre. Hast du das gesehen? Er trägt Schuhe. Ja. Weit und breit gab es hier keinen Seemann, der keine Stiefel trug. Es war Grimm, dem ich vor Wangerooge bei seiner Flucht den Stiefel vom Fuß gezogen hatte. Kurze Zeit später saßen wir mit Fregattenkapitän von Brüning an einem Tisch im schäbigen Extrazimmer eines Gasthauses, von dem aus wir den Hafen und die See überblicken konnten. Ich hatte mit Davis abgemacht, dass er frei und natürlich sprechen sollte, so als sei nichts Ungewöhnliches geschehen. Er erkundigte sich in freundschaftlichem Ton nach Dollmann. Nun, ich bin mir sicher, dass er noch fort ist. Aber seine Yacht ist wieder da. Und Fräulein Dollmann, nehme ich an. Mhm. Oh, dann könnten wir wenigstens Fräulein Dollmann besuchen. Was meinst du, Davis? Meinen Sie, dass er bald wiederkommt? Vermutlich. Er bleibt nie lange fort. Sind Sie nicht einen Tag, nachdem ich Sie zuletzt gesehen habe, gemeinsam zur Elbe gesegelt? Einen Teil des Weges, ja, ja. Auf mein Wort! Ihr Freund macht mir Spaß. Ich nehme an, dass es ihm übel ergangen ist. Das macht ihn nichts aus. Er hat das gern. Ich wundere mich, dass er Sie gestern Abend hergebracht hat. Nach England wäre der Wind günstig gewesen. Und es ist nicht sehr weit. Ja, wir hatten keinen Lotsen, dem wir folgen konnten, wissen Sie? Ja, gewiss. Vor allem keinen mit einer reizenden Tochter. Davis runzelte die Stirn und funkelte mich böse an. Ich war gnädig und wechselte das Thema. Aber von Brüning nahm uns mit reizendster Höflichkeit geschickt ins Kreuzverhör. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Darf ich fragen, was Sie tun? Ich bin im Außenministerium. Wirklich? Im Dienste der Regierung? Wann müssen Sie zurück sein? Ich erwarte auf Norderney einen Brief, der mir vielleicht eine Verlängerung gewährt. Ansonsten hätten Sie auch nicht mehr viel Zeit, nicht wahr? Es war ein rätselhaftes Gespräch. Als wir zur Tür gingen, gab mir von Brüning ein Zeichen. Wir ließen Davis hinausgehen und blieben stehen. Ein Wort im Vertrauen. Halten Sie mich nicht für aufdringlich. Ich spreche aus Sorge um Ihren Freund. Wegen der Dollmanns. Ich würde ihn nicht ermutigen. Danke, aber wirklich... Das ist nur ein Wink. Ich nehme an, Sie haben Einfluss auf ihn und den würde ich nutzen. Was stimmt denn nicht mit Dollmann? Leise. Wir wissen wenig über ihn. Ich glaube, er ist halb Schwede. Er kam vor 3 Jahren nach Norderney, ist reich und hat verschiedene wirtschaftliche Beteiligungen hier. Aber wie gesagt, das ist alles nichts Genaues und dient nur zur Warnung. Kommen Sie. Es war ein kalter, diesiger Tagesanbruch. Der Wind war zu einer leichten Brise abgefallen. Unsere faltigen und schmutzigen Segel reagierten kaum darauf, als wir über die ölige Dünung nach Langeoog krochen. Auch von Brünings Schiff, Blitz, war alles auf den Beinen, als wir sie passierten, und kurz darauf dampfte sie hinaus auf See. Alles in Ordnung. Jetzt können wir überall hin. Nun, es bleibt bei Norderney, nicht wahr? Darauf haben wir uns geeinigt. Ja, ich denke, das haben wir. Also gut, klar zum Wenden. Wir fuhren westwärts auf dem kürzesten Kurs nach Norderney. Eine komplizierte Route unterhalb der Inseln. Doch bald erstarb die Brise zu einem bloßen Windhauch und ließ uns träge vor einer langen Dünung rollen. Wir werden heute nicht weit kommen. Und so kann es noch eine ganze Weile gehen. Davis starrte unverwandt durch sein Fernglas nach Louvre. Und zu meinem Erstaunen merkte ich, dass seine Hände heftig zitterten. Was ist los? Ist dir kalt? Da, das kleine Boot. Kleines stehendes Sturmsegel und Klüver. Ah, stimmt, das ist es. Wer, was? Ja, das Dingi, der Medusa. Dollmann? Nein, es gehört ihr. Sie segelt es immer. Sie kommt, um mich, um uns zu begrüßen. Sie sollte nicht an Bord kommen. Vielleicht möchte sie. Frostiger Tag, weit von zu Hause. Davis, allgemeine Höflichkeit. Caravas, wenn sie an Bord kommt, dann denkt daran, dass sie außerhalb dieser Angelegenheit steht. Von ihr können wir nichts erfahren. Diesmal ist es deine Angelegenheit. Mach damit, was du willst. Ich gehe derweil unter Deck ein wenig Ordnung machen. Als ich wieder an Deck trat, stand bei Davis ein junges Mädchen in dunklem Serge-Rock, wobei unter diesem ein paar stilgerechte Gummistiefel hervorschauten, die Mutatis Mutandis denen von Davis sehr ähnlich waren. Ah, da ist er. Darf ich vorstellen, mein Freund Caravas? Das ist Fräulein Dollmann. Angenehm. Sehr angenehm. Sie haben die Dulcibella früher schon mal gesehen, nicht wahr? Ich bin noch nicht an Bord gewesen. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Dürfte ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten, Fräulein Dolman? Clara. Ah. Dürfte ich vielleicht auch um einen Kakao bitten? Aber sicher, gerne. Also dieses Brot weist aber auch eine gewisse Yachtheit auf. Ein hervorragender Begriff. Es hat wohl unter Klima und Lagerung gelitten. Wir haben es bei unserem letzten Landgang in Bensasil gekauft, wo wir auch Herrn von Brüning trafen. Kennen Sie ihn? Er kam uns besuchen, als Sie zuletzt hier waren. Er kommt oft. Manchmal segelt er mit Vater nach Memmert. Sie tauchen dort nach Gold in einem alten Wrack. Wir haben davon gehört, ja. Und Sie werden auf Norderney anlegen? Herr Davis sagt... Ja, selbstverständlich werden wir. Ich möchte Ihren Vater wiedersehen. Ich erwarte ihn sehr bald zurück. Tatsächlich schon morgen. Aber ich bin sicher, er wird sehr froh sein, Sie zu sehen. Liegt die Medusa im Hafen? Ja, aber wir wohnen jetzt nicht darauf. Wir sind in unserer Villa in der Bülow-Allee. Das heißt, meine Stiefmutter und ich. Gut. Morgen werden wir auf Norderney sein. Ihr Kakao. Bitte sehr, Clara. Vielen Dank. Davis, Sie haben ja eine beachtliche Bibliothek an Bord. Ja, allerdings. Ja, ich beschäftige mich viel aber mit Sie müssen der besser Acht geben. Da sind ja doch einige schon reichlich zu... Mit einem Moment herrschte Schweigen. Sie starrte Davis mit großen Augen und offenem Mund an. Brennende Röte überzog ihre Stirn. Ihr Gesichtsausdruck glich dem eines Schlafwandlers, der aufwacht und nicht weiß, wo er ist. Was ist los? Ich muss jetzt gehen. Als sie aufsprang, kippte sie den Tisch etwas über und goss Kakao auf ihren Rock. Sie stieß sich den Kopf mit schmerzender Gewalt am scharfen Türsturz und stolperte auf den Stufen des Niedergangs. Ich lief hinter ihr her und reichte ihr die Jacke, die sie in ihrer Eile vergessen hatte. Herr Carruthers, es hat keinen Zweck, dass Sie uns morgen besuchen. Warum nicht? Sie werden meinen Vater nicht antreffen. Ich dachte, Sie hätten gesagt, er komme morgen wieder. Vater hätte es vielleicht nicht gern. Er mag Ausländer nicht sehr. Ich fürchte, er sollte Herrn Davis nicht mehr sehen. Aber ich dachte, Sie und... Es war falsch, von mir an Bord zu kommen. Es fiel mir plötzlich ein, aber ich konnte es Davis nicht sagen. Ich verstehe. Ich werde es ihm sagen. Ich habe mich von ihm gar nicht verabschiedet. Würden Sie das für mich tun? Noch etwas. Von dieser Begegnung wird wohl besser nichts gesagt? Nein, nein, nichts. Es darf nie herauskommen. Ich fand Davis am Kabinentisch inmitten eines Durcheinanders von Büchern. Das Regal war leer, sein Inhalt zwischen Tassen und auf den Fußboden geworfen. Nun, was war das? Ja, mich wundert's nicht. Sieh her! Davis Bücherei war, abgesehen von Tidenkalendern, auf zwei Arten von Büchern beschränkt. Die über Seekriegsführung und die über sein eigenes Hobby, das Segeln mit kleinen Yachten. Dieser spezielle Band, den er mir nun hinhielt, war alt und anspruchslos, gebunden in billiges Leinen von ziemlich antiquiertem Stil. Ja? Dolman! Dolman hat es geschrieben. Von Leutnant X, Royal Navy. Ich bin mir sicher, es war das letzte Buch, das sie sich angesehen hat. Aber woher weißt du... Ein Esel bin ich, dass ich das nicht vorher gesehen habe. Schau dir dieses Titelbild an. Wann ist das Buch erschienen? Vor 16 Jahren. Lass mal überlegen. Vor 16 Jahren war Dolman also noch Engländer. Ein Offizier in der Kriegsmarine ihrer Majestät. Jetzt ist er Deutscher. Irgendwann zwischen damals und heute geriet er, nehme ich an, in Schwierigkeiten. Schande, Flucht, Exil. Ja, und seitdem halten sie sich in Deutschland versteckt. War Dolman jemals hier an Bord? Einmal, am ersten Tag hat er sich zum Frühstück eingeladen. Mein Gott, ja. Du meinst, er hat das Buch gesehen? Es würde eine Menge erklären. Das erklärt alles. Da kommt er. Es war 9 Uhr am nächsten Tag, dem 22. Oktober. Wir standen im Hafen von Norderney an Deck und erwarteten die Ankunft des Dampfers von Norddeich. Es herrschte strenge Kälte bei hohem Barometerstand und unbeständigen Windstößen. Ein Paketboot näherte sich von Süden. Denk dran, wir wissen angeblich nicht, dass er kommt. Dort ist er, der Große. Auf dem Achterdeck standen nahe beieinander zwei Männer im Alster und mit weichem Filzhut. Der Große drehte sich abrupt um, während Davis sprach. Ich achtete auf den kleineren Mann, der weiterhin an der Reling lehnte und gedankenvoll die Dulcibella durch einen goldgeränderten Kneifer beobachtete. Und wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Der Dampfer fährt rückwärts. Und Sie sind nicht an Land gegangen. Einige Pakete und Postsäcke waren rübergeworfen worden und zwei Marktfrauen über die Gangway gegangen, die jetzt hochgezogen wurde. Im letzten Moment sprang ein Mann, den wir vorher nicht bemerkt hatten, hinunter aufs Vorderdeck. Grimm? Der Dampfer ging rückwärts in einem Kreis in die Fahrrinne und dampfte ab. Er verschwand bald hinter dem Pier, aber der Qualm zeigte, dass er in Richtung offene See fuhr. Was soll das bedeuten? Jüst! Mein Gott, die drei fahren nach Jüst, aber warum? Ich glaube, das ist ziemlich klar. Sie sind auf dem Weg nach Memmert. Meinst du, sie haben dort eine Zusammenkunft? Sieht so aus. Dann haben wir jetzt Zeit, bis sie wiederkommen. Es zieht Nebel auf. Was machen wir denn nun den ganzen Tag? Weiß nicht. Ich kann nicht den ganzen Tag stillsitzen. Oh, lass uns diesen Priel erkunden. Na klar. Warum nicht gleich nach Memmert fahren? Nach Memmert? Mein Gott, das ist dein Gedanke. Du meine Güte. Mensch, ich habe nur Spaß gemacht. Bei Flaute und Nebel müssten wir rudern. Und das sind geschlagene 10 Meilen. Ja, mehr. Aber es ist nicht so sehr die Entfernung. Wie spät ist es? 9:45. Viertel Ebbe? Die Sandbänke laufen trocken. Wir müssen durch das Seegatt und auf den ausgeprägten Priel treffen. Die Memmert bei ihr uns strikt an See halten und die Wasserscheide überqueren, bevor es zu spät ist. Es ist verteufelt schlimm, wie ich auf der Karte sehen kann. Ja, nicht einmal ein Dinghy kommt eine Stunde vor oder nach Niedrigwasser über sie hinweg. Und wie weit ist es bis zur Wasserscheide? Gütiger Gott, wozu reden wir hier herum? Umziehen, Mann! Umziehen! Davis lotete zwischen den Schlägen mit seinem Riemen. Als er auf Grund stieß, wandten wir uns nach rechts und tasteten uns wie ein Blinder am Bordstein am Rand der Schlickbank vorwärts. Ich rudere jetzt in langen und gleichmäßigen Schlägen, vor allem gleichmäßig. In beiden Armen mit gleicher Kraft. Welch ein Rennen war das. Wirklich homerisch. Ein Kampf zwischen Menschen und Göttern. Denn waren die Götter etwas anderes als personifizierte Naturgewalten? Nachdem wir die Wasserscheide überwunden hatten und auf klarem Kurs durch die Memmert-Balje waren, verließ Davis seinen Posten und ruderte im Gleichtakt mit. Wo sollen wir landen? Wo sind wir? Eine Viertelmeile vor Memmert. Wie spät ist es? Fast 3. Nur ich würde an Land gehen. Ich sprach gut Deutsch und konnte, falls ich gestellt wurde, meinen Rückzug mit ein paar groben Worten decken. Im wollenen Arbeitsanzug, in Seestiefeln, Öljacke und tief in die Stirn gezogenem Südwester sollte man mich im Nebel für einen Friesen halten. Davis musste das Ding gehüten. Hier, nimm meinen Taschenkompass. Wenn ich dich pfeifen höre, antworte ich dir mit dem Nebelhorn. Wie viel Zeit habe ich? Die neue Flut kommt schon. Die Bank wird in 1,5 Stunden mit Wasser bedeckt sein. Das sollte reichen. Ja, mach's nicht zu knapp. Hast du die Karte? Ja. Uhr, Streichhölzer? Ja. Messer? Nein. Kein Messer. Hier, nimm meins. Geh niemals ohne Messer weg. Gut. Los geht's. Viel Glück. Ich stieg aus, kletterte einen schlickigen Abhang hinauf, erreichte festen, nassen Sand und schritt davon. Ein Nebelvorhang fiel zwischen Davis und mir und ich war allein. Gütiger Himmel. Schiff vor Anker. 6 Glasen in der Nachmittagswache. Ein Kriegsschiff. Die Blitz natürlich. Ich setzte meinen Weg fort und trat auf Meergrasbüschel. Es konnte keinen Irrtum geben. Ich musste die See links liegen lassen und mich rechts halten. 100 Meter weiter war ich schon wieder auf den Knien und lauschte angestrengt. Rechts ist es ruhig. Da muss die Niederlassung sein. Ich stieß in Etappen von 10 Metern schnell vor. Ich bewegte mich vorsichtig, denn es zeigten sich Hindernisse. Immer wieder blieb ich stehen und strengte die Ohren an. Ich steckte den Kompass in die Tasche, zog mir den Südwester ins Gesicht und ging gebückt in Richtung der Tür, die ich gehört hatte. Plötzlich und viel früher als erwartet stand ich vor einer Wand. Die Seite einer niedrigen Baracke. Vor mir wurde ein Fenster geöffnet. Undeutlich sah ich im Nebel, wie eine Hand hinausgestreckt wurde, die etwas hinauswarf. Wann war das? Ich muss doch irgendwann. Aber weiter gingen Sie nicht? Zu weit. Ich warf vorsichtig einen Blick durch das Fenster. Mir war sofort klar, dass sich drin niemand an mir störte. Wie zu erwarten war, brannte Licht. In der hinteren rechten Ecke ein Büroschreibtisch. Dahinter Grimm auf einem hohen Schemel mit dem Profil zu mir. Mit dem Rücken zu mir, den Blick zum Schreibtisch gerichtet, 2 Männer auf Stühlen. Von Brüning und zweifellos Dollmanns Begleiter auf dem Dampfer. Auf einem anderen, gegen das Fenster gelehnten Stuhl, saß Dollmann. Ich ging in die Knie und blieb unter dem Fenster hocken. Also gut, meine Herren, Sie werden sie heute Abend treffen. Ich werde sie beide einladen. Ich sah sofort auf meine Uhr. Es war erst 3:45. Immer noch zu dick. Ihr Bericht, Herr Dollmann. Das nächste Geräusch traf mich wie ein elektrischer Schlag. Man hatte das Fenster geschlossen und einen dicken Vorhang zugezogen. Ich konnte kaum mehr ein Wort verstehen. Ich nahm Davis' Messer zur Hand. Es war ein Seemannsmesser, das außer der Klinge einen großen Mahlspiegel hatte. Ich steckte die Spitze in den Spalt zwischen Rahmen und Brett und drückte mit langsam zunehmender Kraft auf den starken Hebel. F. Schlecht. Fertiggestellt. 1,3 Meter. Schlecht. 2,5 Schlepper. Aus diesem Misthaufen fischte ich 5 Perlen. Hauptwörter mit Zischlauten und einen Eigennamen, den ich schon kannte. Ich lauschte ebenso gegen die Zeit, wie wir gegen sie gerudert waren. Man würde uns zum Abendessen einladen. Deshalb mussten wir rechtzeitig wieder an Bord sein, um die Einladung anzunehmen. Er besteht darauf zu kommen. Ach, ich habe gesagt am 25. Warum? Die Tide ist günstig, selbstverständlich mit dem Abendzug. Sagen Sie Grimm, er soll bereit sein. Startet die Aktion nur bei ruhigem Wetter? Nein, bei jedem Wetter. Wo werden Sie sich treffen? Am Bahnhof. Die Sitzung war beendet. So schnell es mir möglich war, ohne ein Geräusch zu machen, lief ich zurück in die Richtung, in der ich Davis und unser Dinghy vermutete. Ich versuchte gar nicht erst, den richtigen Weg wiederzufinden, sondern entschied mich für das kleinere von zwei Übeln. Nach 3 oder 4 Minuten war ich am Strand und im Dinghy. Als wir uns nach rasender Fahrt über die weglose Einöde schließlich völlig erschöpft der Dulcibella näherten, sahen wir schon das Beiboot der Blitz längsseits liegen. Da sind Sie ja. Sind Sie es, Herr Davis? Ah, hallo, Herr Dollmann. Wie geht's? Da standen sie in einer Reihe. Von Brüning, Dollmann, Böhme. Wie Verbrecher vor der Urteilsverkündung, während wir, die wahren Übeltäter, uns nur Erklärungen anzuhören brauchten. Ich habe die Yacht heute Morgen im Hafen gesehen und bin auf dem Rückweg vom Memmert vorbeigekommen, um sie zum Abendessen einzuladen. Da ich sie an Bord nicht vorfand, hatte ich vor, ihnen eine Nachricht in der Kajüte zu hinterlassen. Und unser Freund hier, Herr Böhme, ein ausgezeichneter Ingenieur, war förmlich versessen darauf, sich dieses famose Schiff anzusehen, das von so weit her kommt. Ja, hallo. Angenehm. Ich war mir sicher, Sie würden nichts dagegen haben. Überhaupt nicht. Bleiben Sie doch und nehmen Sie einen Drink mit uns. Herzlichen Dank. Leider müssen wir ablehnen. Aber ich würde Sie gerne heute Abend in meine Villa einladen. Aber mit Vergnügen. Und damit verließen die Eindringlinge britischen Boden. Wobei sie eine ziemlich niedergeschlagene Gesellschaft abgaben. Die Tür eines Zimmers im Erdgeschoss der Villa Dollmann wurde für uns von einem Diener geöffnet. Davis steuerte auf direktem Kurs durch das prunkhaft ausgestattete Zimmer auf Dollmann zu und schüttelte ihm entschlossen die Hand. Dann überließ er mich dem Feind. Herr Carruthers, ich war vorhin bei Davis im Boot, aber ich glaube, er hat mich nicht vorgestellt. Von Brüning hat mir von Ihnen erzählt, aber ich war mir des Namens nicht sicher. Es war wohl nicht der Augenblick für Formalitäten. Was soll's? Ich habe schon so viel von Davis und von Fregattenkapitän von Brüning über Sie gehört, dass wir schon alte Freunde zu sein scheinen. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal dem lieben Böhme beim Essen Gesellschaft leisten. Nach der unmenschlichen Ruderpartie dieses Tages verursachten die stickige Hitze des Zimmers und seine vergiftete Atmosphäre bei mir eine Schwäche, die meine Kampfkraft lähmte. Auf von Brünings Gesicht lag ein höhnisches Lächeln. Und als ich mich umdrehte, starrte mich Böhme an, dessen untersetzte Gestalt an einer Falltür zum Nebenzimmer aufgetaucht war. Übrigens, Böhme, das hier ist der andere junge Forscher. Herr Davis hat ihn vor einem Monat gekapert und so lange schikaniert und hungern lassen, bis er sich unterwarf. Die beiden werden gemeinsam noch absaufen. Ich glaube, seine Leiden sind schrecklich gewesen. Seine Leiden sind vorüber. Ich habe gemeutert, bin desertiert. Stimmt's, Davis? Oh ja. Carruthers wird nach Hause fahren. Bitte, meine Herren, nehmen Sie doch Platz. Warum reisen Sie so plötzlich? Mein Urlaub ist vorüber und ich werde selbstverständlich gehorsam an meine Arbeit zurückkehren. Also fahren Sie morgen früh schon nach England? Ja. Ich glaube, um 7:45 geht ein Dampfer. Das ist gut. Wir werden Reisegefährten sein. Ach, fahren Sie auch nach England? Nein, nein, ich muss nach Bremen. Aber wenn Sie über Amsterdam fahren, wie ich annehme, dann werden wir bis Leer gemeinsam reisen. Das wird sehr angenehm werden. Ja, sehr. Sie sind also nur zu einem kurzen Aufenthalt hier? So wie gewöhnlich. Ich besichtige die Arbeiten auf Memmert etwa einmal im Monat und bleibe dann über Nacht bei meinem Freund Dollmann. Memmert. Erzählen Sie mehr über Memmert. Wir haben nun schon öfter darüber gehört, aber... Was interessiert Sie so daran? Kommen Sie. Bekennen Sie. War heute nicht etwas Wichtiges auf Memmert im Gang? Etwas, das mit Gold zu tun hat? Haben Sie es sortiert, untersucht, gewogen... Oder was? Sie haben es insgeheim ans Festland gebracht, nicht wahr? Ein wohl nicht ganz besonders geeigneter Tag dazu. Aber langsam. Angeln Sie nicht nach Eingeständnissen. Wer sagt, wir hätten Gold gefunden? Nun, haben Sie? Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich habe keine Befugnis. Versuchen Sie es lieber bei Herrn Böhme. Ich bin nur zufälliger Zuschauer. Mit Anteilen an der Bergungsgesellschaft. Ah, daran erinnern Sie sich. Nun, Böhme ist der technische Berater. Kommen Sie, Böhme, retten Sie mich. Sachverständige Kenntnisse kann ich nicht leugnen, aber ich leugne die Verantwortung. Herr Dollmann ist Vorsitzender der Gesellschaft. Und ich muss mich zurückziehen auf die Anteilseigner, deren Interessen ich zu schützen habe. Bei diesen vertraulichen Angelegenheiten kann man nicht vorsichtig genug sein. Ich legte mir die Hände an die glühende Stirn und dachte kurz darüber nach, wann ich mit diesem zwar verführerischen, aber gefährlichen Schwindel aufhören sollte. Zu weit gehen hieß völlige Bloßstellung herausfordern. Zu früh aufhören schien mir ebenfalls gefährlich und zu diesem Zeitpunkt fast unmöglich. Ich dachte gerade an dieses Abendessen und wie es zustande gekommen ist. Ich hoffe doch, Sie haben keinen Anlass zur Beschwerde. Na, selbstverständlich nicht. Nun, ich wette, ich weiß, wie es dazu kam. Haben Sie auf Memmert nicht über uns gesprochen und hat nicht einer vorgeschlagen... Man könnte fast glauben, Sie seien dort gewesen. Sie können Ihrem scheußlichen Klima danken, dass wir nicht dort waren. Aber wie ich bereits sagte, hat nicht einer von Ihnen vorgeschlagen... Na kommen Sie heraus damit. Ihre Halluzinationen sind ergötzlich. Wenn Sie darauf bestehen. Aber es ist ziemlich delikat. Ich fürchte, Sie haben unsere Yacht mit einem gewissen Opfer an Bequemlichkeit inspiziert, wenn ich die rote Strieme an Ihrem Kopf richtig deute. Schließlich habe ich nach der Begegnung mit unserem Türsturz oft genug an der gleichen Stelle gelitten. Ich habe Sie gewarnt, Böhme. Wie Sie ja nun sehen konnten, haben wir nichts zu verbergen. Bringen Sie uns im Gegenzug nach Memmert. Zeigen Sie uns alles. Wrack, Niederlassung, alles. Sie nach Memmert bringen? Aber ich dachte, Sie reisen morgen nach England ab. Das sollte ich. Aber dafür bliebe ich. Was meinen Sie, meine Herren? Ich glaube, wir sind eine Entschädigung schuldig. Dann unter dem Versprechen strengster Geheimhaltung? In diesem Moment hatte ich den Sieg errungen. Hatte aber zu viel Achtung vor unseren Gegnern, als dass ich auf eine vermeintliche Sicherheit spekulieren wollte. Wir verabredeten, dass Davis statt meiner nach Memmert gebracht werden und mir dann Bericht erstatten würde. Solange sie glaubten, dass Memmert und nur Memmert der Quell unserer Vermutungen war, würden sie nicht mutmaßen, dass wir von kaiserlichen Plänen Wind bekommen hatten. Halte etwa ab dem 26. nach mir Ausschau. Mache ich. Auf Wiedersehen, alter Junge. Auf Wiedersehen. Die Dampffähre bahnte sich ihren Weg und ließ Davis am Kai zurück. Ihr Freund ist in gedrückter Stimmung. Ich auch. Böhme hatte den Platz neben mir eingenommen, eingelullt und vermummt gegen die beißende Luft. Wir sprachen wenig, gingen in Emden von Bord und bestiegen den Zug. Bald schlief ich erschöpft ein. Leben Sie wohl, Herr Carruthers. Und weiterhin viel Erfolg im Außenministerium. Wir waren in Leer, wo Böhme in den Zug nach Bremen umstieg. Endlich war ich frei. Das war der letzte Gedanke, an den ich mich erinnerte. Am nächsten Morgen saß ich um 8.28 Uhr in einem Zug nach Norden, gekleidet wie ein junger Seemann, mit Pijacke, Schirmmütze und wollenem Halstuch. Ich verbrachte den Tag mit einigen ziellosen Nachforschungen im Hinterland und fand mich in meiner neuen Tarnung am Abend in Norden ein. Norden Bahnhof. Hier Norden Bahnhof. Von Brüning. Der Fregattenkapitän verließ gerade das Fenster des Fahrkartenschalters. Ich hatte einen doppelten Zischlaut des Beamten aufgeschnappt, der von Brüning die Fahrkarte verkauft hatte. Ich kaufte mir also eine Fahrkarte nach Esens und ging zu meinem Abteil 4. Klasse. Als die letzte Tür zugeschlagen worden war, wagte ich es noch einmal aus dem Fenster zu sehen. Dabei sah ich, wie zwei Spätankömmlinge auf ein Abteil zurannten und gerade noch im letzten Moment den Zug erreichten. Auf dem Bahnhof Esens setzte ich alles auf eine Karte. Ich hielt es für die klügste Ausnutzung von Zeit und Muskelkraft, meiner Beute in Bensersiel, dem nächstgelegenen Hafen, zuvorzukommen. Nachdem ich eine Dreiviertelstunde in einer dunklen Ecke des gottverlassenen Hafens gewartet hatte, schoss schließlich ein kleiner Schlepper zwischen die Piers, wendete mit schlagartigem Aufrauschen der Schraube und fuhr rückwärts an einen Liegeplatz unmittelbar vor einem halb mit Kohle beladenen Leichter. Festmachen! Grimm. Bring durchholen! Also. Sind fest! Grimm sprang an Land und verschwand in Richtung Kanal. Kaum war Grimm außer Sicht, nutzte ich meine Chance und sprang an Bord. Auf der Suche nach einem passenden Versteck entdeckte ich ein kleines Rettungsboot in den Davids. Ich kletterte hinein. Wir sind doch noch gar nicht vollzählig. Lassen Sie uns hier übernachten und mit der Morgentide auslaufen. Es gibt nur einen Zeitpunkt, die Sache zu entscheiden, und das ist jetzt. Klar zum Ablegen! Halt! Warten Sie! Von Brüning und die beiden Männer im Mantel, die beinahe in Norden zurückgeblieben wären, sprangen in letzter Sekunde an Deck. Da jetzt alles beisammen war, verließ der Schlepper den Hafen. Wir nahmen langsam Fahrt auf, wurden plötzlich mit einem Ruck angehalten, holten wieder auf und wurden schneller. Wir hatten etwas im Schlepp. Den Kohlenleichter. Kohlen für Memmert? Enger verteuern! Wir sind in Quartei! Und nicht in die Welle steuern! Ich peile nach Ihrem Blech! Rollt der Leichter nicht zu stark? Immerhin ist er für ein höheres Gewicht ausgelegt. Solange der Leichter nicht in die Heckwelle gesteuert wird, kann nichts passieren. Die drei Passagiere standen an der Heckreling, starrten achteraus wie bereuende Auswanderer, gestikulierten und zeigten mit den Fingern. Bruder Steuerbord! Ist Steuerbord! Vier weg! Das Beiboot! Ich erstarrte bis ins Mark. Jemand machte sich an den Tauen meines Bootes zu schaffen. Ich überlegte schon, wie weit es sei, nach Langeoog zu schwimmen. Nein, nein! Wir brauchen das Boot überhaupt nicht. Die Dünung ist gar nichts. Wir können doch springen. Nicht wahr, Böhme? Mein Gott. Können die jetzt nach Langeoog schwimmen? Die Passagiere sprangen auf den Leichter. Daraufhin wurde die Schleppleine wieder angespannt und es ging volle Fahrt voraus. Dann begannen sich die Dinge zu entwickeln. Grimm übergab das Ruder dem Ausguck und ging zur Heckreling, von wo aus er die Signale vom Leichter für den neuen Steuermann übersetzte. Ruder Steuerbord! Ruder ist Steuerbord! Wir steuerten nacheinander jede Himmelsrichtung an. Danach arbeiteten wir uns geradewegs hinaus auf See, wo das Wasser sehr viel rauer wurde. Dann plötzlich zurück, bis wir in Hörweite der Brandung am Inselstrand waren. Dort endeten die Manöver, die eindeutig den Charakter einer Probefahrt hatten. Und beidrehen! Jawohl, Herr Grimm! Kommen Sie! Danke! Nachdem die Passagiere wieder an Bord gekommen waren, verschwanden sie mit Grimm sofort unter Deck und ließen den Bootsmann am Ruder. Nach Memmert? Möglich. Aber es war auch der Kurs nach England. Und endlich begriff ich. Ich war Zeuge einer Probe für ein größeres Schauspiel, das vielleicht in naher Zukunft inszeniert werden sollte. Ein Schauspiel, in dem eine Vielzahl seetüchtiger Leichter, voll beladen mit Soldaten, gleichzeitig in 7 geordneten Flotten aus den Fahrrinnen des ostfriesischen Hinterlandes hervorkommen und unter dem Geleitschutz der kaiserlichen Marine die Nordsee überqueren und sich auf die Küsten Englands werfen sollten. Das war ein Plan, der so tollkühn war, dass ich ihn selbst nur halb glauben konnte. Davis, was würdest du jetzt tun? Ich kletterte langsam und leise aus dem Beiboot und ging dann ganz selbstverständlich in das Ruderhaus. Danke. Sie können jetzt wieder in den Ausguck zurückkehren. Jawohl, Herr Grimm. Ein toller Plan tanzte vor mir. Ich schätzte, wir befanden uns im Busetief, einem Priel, dessen schiffbare Breite bei diesem Stand der Tide höchstens 200 Meter betrug. Ich hielt unmerklich, dann stärker nach Steuerbord, auf den Rand des Priels zu. Achtung! Es gab nur ein winziges warnendes Beben, als unser Kiel den butterweichen Boden zerschnitt. Dann eine Kaskade kleiner Wellen, als sich der Schlepper auf seinem Ruheplatz behaglich niederließ. Was ist hier los? Wir stecken fest! Wie konnte das passieren? Wo ist der Steuermann? Grimm warf sich auf das Steuerrad, das ich achtungsvoll aufgegeben hatte, um mich wieder zu meinem Rettungsboot zu begeben. Der Schlepper bekam unter der Kraft der Tide Schlagseite. Der Leichter war mit seinem geringen Tiefgang an uns vorbeigetrieben und hatte die Schleppleine entzweigerissen. Steuerhand Backbord! Maschine voll zurück! Auf dem Weg zum Rettungsboot stieß ich mit dem unbekannten Mann im Mantel zusammen. Halt! Seemann, bleiben Sie stehen! Es war der deutsche Kaiser höchstpersönlich. Leinen los! Vier das Boot! Der Befehl war bereits ausgeführt. Ich hatte die Takel gelöst und eilig gefiert. Es war kein tiefer Sprung. Der Schlepper hing schwer nach Steuerbord über. Der Haken gab nach, ich warf den losen Tampen weg und das Boot trieb ab. Wann genau sich die Atmosphäre der Missverständnisse auf dem gestrandeten Schlepper verflüchtigt hatte, weiß ich nicht. Denn bis die Dollen eingesteckt und die Riemen eingelegt waren, hatten mich Tide und Wind erfasst und trieben mich fröhlich auf den Weg nach Norderney. Ich machte mit der Strecke von 2 Meilen kurzen Prozess. Ich pulte wie rasend in den Hafen hinein und fand die Dulcibella am Pier festgemacht. Wer ist denn da? Ich bin's. Wie spät ist es? Gütiger Himmel, Carruthers. Was zum Teufel hast du mit dir angestellt? 3:10. Es ist die Invasion der Deutschen. Invasion? Ist Dollmann in seiner Villa? Ja. Wann können wir reisefertig sein? 10 Minuten? Wohin fahren wir denn? Nach Holland oder England. Machen Sie die Invasion jetzt? Nein, Sie proben nur. Ja, dann können wir doch warten. Wir können genau 1,5 Stunden warten. Komm an Land und wecke Dollmann. Wir müssen ihm drohen und ihn mit Clara an Bord bringen. Ich hatte recht. Nur umgekehrt. Ich hatte wirklich immer recht. Diese Priele sind der Schlüssel zu der ganzen Angelegenheit. Das scheint ein tolles Vorhaben zu sein. Toll? In gewisser Hinsicht ist das jede Invasion. Aber es ist gründlich. Es ist deutsch. Kein anderes Land könnte das schaffen. Mir dämmert jetzt alles. Mein Gott, es wird am Wash sein. Das ist am nächsten und so sandig wie hier. Guten Morgen, Leutnant X. Ruhe. Halt. Wir kommen als Freunde. Nun? Wir segeln spätestens 5 nach Holland oder England und wir hätten gern das Vergnügen, dass Sie uns begleiten. Wir versprechen Ihnen Immunität unter bestimmten Bedingungen, die warten können. Ihr seid verflucht lästige junge Idioten. Ich dachte, ich wäre mit euch fertig. Versprechen mir Immunität? Bei Gott, ich gebe Ihnen 5 Minuten, um nach England zu verschwinden und mich zu verwünschen. Oder als Spione eingesperrt zu werden. Zum Teufel, wofür halten Sie mich eigentlich? Für einen Verräter in deutschen Diensten. Ihr schweinsköpfigen jungen Unruhestifter. Ich stehe in britischen Diensten. Sie haben die Arbeit von Jahren ruiniert und das ausgerechnet an der Schwelle zum Erfolg. Warum haben Sie versucht, Davis durch Schiffbruch zu vernichten? Ach, die haben mich veranlasst, dafür zu sorgen, dass er hier verschwindet. Ich wusste, dass er in Sicherheit war. Und er ist es ja auch. Sehr gut. Wir werden verschwinden, da wir uns anscheinend geirrt haben. Aber es ist nur richtig, Ihnen zu sagen, dass wir alles wissen. Verdammt, nicht so laut. Was wissen Sie? Ich habe mir in jener Nacht auf Mehmet Notizen gemacht. Unmöglich. Doch. Dank Davis selbstverständlich unter Schwierigkeiten. Aber ich habe durchaus genug gehört. Sie haben über Ihre Reise nach England berichtet. Chatham, wissen Sie? Nicht so laut, Sie Unglücksteufel. Ich gratuliere Ihnen, meine Herren. Sie haben Wunder vollbracht in Ihrem unangebrachten Eifer. Aber Sie haben mich zu sehr bloßgestellt. Ich werde Sie festnehmen lassen müssen. Eine reine Formsache. Danke. Wir haben 5 Minuten vergeudet und die Zeit drängt. Wir segeln 5 und wir hätten Sie aus reiner Formsache am liebsten bei uns. Was soll das heißen? Ich war Ihnen gegenüber auf Mehmet im Vorteil, trotz akustischer Hindernisse. Ihre Freunde haben hinter Ihrem Rücken eine Verabredung getroffen und ich, in meinem unangebrachten Eifer, habe einige Mühe auf mich genommen, um daran teilzunehmen. So erhielt ich eine geglückte Demonstration in dieser Angelegenheit. nämlich der Invasion Englands. Nein. Ich würde die Pistole in Frieden lassen. Sie können uns festnehmen lassen, aber das Geheimnis ist in sicheren Händen. Sie lügen. Er hatte recht. Aber das konnte er nicht wissen. Glauben Sie vielleicht, ich hätte diese Vorsichtsmaßnahme nicht getroffen? Was haben Sie gesagt über Immunität und über Clara? Unsere Flucht aus dem Hafen verlief ungestört, unbemerkt. Nur erste geisterhafte Anzeichen der Morgendämmerung mischten sich mit dem schwindenden Mondlicht, als wir um das Pierende herumfuhren und schließlich die offene See erreichten. Mit der Flut die Ems hinauf und nach dem niederländischen Delfzijl. Nein, das ist zu nah bei Deutschland. Wir müssen hinter Rottum, die erste niederländische Insel. Da werden wir in Sicherheit sein. Hol mir die Seekarte und ruh dich dann aus, alter Junge. Clara und ich kommen schon zurecht. Ich reichte die Karte über den Niedergang nach oben, kroch dann in die schwankende Back und legte mich auf die überschüssigen Seesäcke. Das Donnern und Stampfen der See um mich und über mir. Verräter, ein Spiel? Invasion der Deutschen. Immunität? Wo sind wir? Vor Rottum. Gib mir das Ruder. Die See da draußen ist schlecht. Clara. Rottum. Ah, es gibt eine Abkürzung. Danke, die kenne ich. Sehen Sie diese Tonne? Sie ist auf der Karte falsch. Falsch eingezeichnet. Sie ist falsch. Wir müssen sie auf der anderen Seite umfahren. Nur so werden wir es schnell nach Rottum und dann nach England schaffen. Ja, nach England. England. Er trug Alster und lange Stiefel und muss sehr leise über Bord gegangen sein. Wir sind noch eine Weile herumgekreuzt, haben ihn aber nicht mehr gefunden. Das Rätsel der Sandbank von Erskine Childers. Es sprachen Carruthers, Vanya Müs, Davis, Martin Bross, Dollmann, Klaus-Dieter Klaus-Nitzer, von Brüning, Klaus Stahmke, Böhme, Matthias Hase. In weiteren Rollen Camilla Rentschke, Dietmar Müs, Hans-Martin Stier und als deutscher Kaiser Jan-Josef Liefers. Regieassistenz Nike Zafiris. Bearbeitung, Musik und Regie Boris Heinrich und Gunter Papperitz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009, gefördert mit Mitteln der Filmstiftung NRW. Dramaturgie und Redaktion Nathalie Challis.